3, 4, 5 Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen, obwohl ich manchmal etwas müde war, war es doch meistens gut und schön. Dann die Idee mit diesem Urlaub, statt selten sollte es immer sein. Ich war von Anfang an dagegen, das wird nicht gut gehen mit uns zwei. Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Ich hab den Urlaub nicht gewollt, du hast gesagt, es müsste sein. Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. 3 Wochen lang zusammenleben, wo uns kein Alltagsärger stört. Ich hab gewusst, das geht daneben, doch du hast nicht auf mich gehört. Die ganze Zeit sind wir zusammen, sogar zum Frühstück wird gelacht. Doch wenn ich dich den ganzen Tag hab, dann bin ich fertig für die Nacht. Keine Sterne in der Tee, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. Der Rhythmus, wo ich immer mit muss, das ist der Rhythmus von uns zweien. Dann dauern deine Kommentare, ich wollte, ich wär zu Haus allein. Keine Sterne in der Tee, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. 3, 4, 5 Mal im Anfang. Keine Sterne in der Tee, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein.